Drittes Buch, Teil 7, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C.N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Was nun aber das letzte, angebliche Unrecht betrifft, das euch widerfahren sein soll, dass wir ungesetzlich mitten im Frieden und am Neumondsfeste eure Stadt überfallen haben, so glauben wir, dass ihr euch dabei ebenso sehr als wir verfehlt habt. Denn wofern wir für uns selbst mit Feindseligkeit zu eurer Stadt vorgedrungen sind und euer Gebiet nach Kriegsweise verheert haben, dann haben wir Unrecht, wenn aber die, welche unter euch an Vermögen und Herkunft die Ersten waren, in der Absicht, vom auswärtigen Bündnisse euch zu entfernen und zur gemeinsamen angestammten Verfassung der gesamten Böotier euch zurückzuführen, uns aus freiem Entschlusse herbeigerufen haben, worin besteht da noch unsere Schuld? Denn schwerer ist die Verschuldung der Leitenden als der Willfahrenden. Aber weder jene noch wir haben, soweit wir die Sache beurteilen können, uns verfehlt. Sie waren Bürger wie ihr, öffneten uns, indem sie mehr als ihr aufs Spiel setzten, die Tore und brachten uns als Freunde und nicht als Feinde in die Stadt, in der Absicht, dass die Schlimmern unter euch nicht noch tiefer sinken, die Bessern aber das ihnen gebührende Ansehen genießen sollten. Sie wollten euch auf vernünftigere Gesinnungen bringen und zugleich die Stadt den Einwohnern nicht entfremden, sondern bei ihren Blutsverwandten einheimisch machen, mit niemand euch verfeinden, sondern mit allen in gleich friedliches Verhältnis bringen. Dass wir aber nicht feindlich gehandelt, beweisen wir dadurch, dass wir niemand ein Leid zugefügt, sondern erklärt haben, wer nach der herkömmlichen Verfassung aller Böotier den Staat eingerichtet wünsche, solle sich an uns anschließen. Ihr tratet willig zu uns über, schlosset einen Vergleich und hieltet euch anfangs ruhig. Als ihr aber nachher bemerktet, dass unser nur wenige seien, wurde unser Betragen von euch nicht auf gleiche Weise erwidert, wenn auch unsere Tat etwas unziemlich scheinen mochte, da wir nicht mit Bewilligung der Mehrzahl unter euch eingedrungen waren. Denn weit entfernt, wie wir, Vorstellungen anzuwenden, um uns zum Abzuge zu bewegen, schrittet ihr sogleich zu Tätlichkeiten. Ihr fielet vertragswidrig über uns her und erschluget einen Teil von uns im Handgemenge, welche wir nicht so sehr beklagen, weil dieses Los sie gewissermaßen nach Kriegsgebrauch traf. Die andern aber, welche die Hände euch flehend entgegenstreckten, habt ihr, nachdem ihr sie zu Gefangenen gemacht, trotz dem uns gegebenen Worte, keinen mehr zu töten, gegen alles Recht umgebracht. Sollte diese Tat nicht empörender Frevel sein? So habt ihr dreifach Unrecht getan, durch den Bruch des Vertrages, durch die hinterher vollzogene Hinrichtung der Männer und durch die lügenhafte Verletzung eures Versprechens, sie nicht zu töten, wenn wir eure Habe auf dem Lande nicht beschädigen würden. Und dennoch behauptet ihr, wir seien die Schuldigen und verlanget, keine Strafe zur Vergeltung zu erleiden. Nein, wofern diese Männer anders ein gerechtes Urteil fällen, ihr sollt für alles zumal bestraft werden. Hierüber haben wir, ihr Lazedämonier, mit Rücksicht auf uns und euch umständlicher uns erklärt, damit ihr euch überzeuget, dass ihr sie mit Recht verurteilen werdet, wir aber, dass wir nach göttlichen und menschlichen Gesetzen noch weit mehr diese Genugtuung fordern können, und damit ihr euch nicht durch die Berufung auf alte Verdienste, wofern solche je vorhanden waren, rühren lasset, welche zwar Unrechtleidenden zur Unterstützung dienen sollen, denen aber, die Schändliches verübt, doppelte Strafe zuziehen müssen, weil sie im Widerspruche mit ihrem Charakter freveln. Ebenso wenig soll ihnen ihr Jammern und Wehklagen frommen, wobei sie die Gräber eurer Vorfahren und ihre Verlassenheit zu Hilfe rufen. Denn wir stellen diesen das noch weit härtere Schicksal unserer Jugend entgegen, welche von diesen Menschen gemordet wurde, deren Väter teils bei Koroneia fielen, als sie Böotien euch zuwandten, teils als verlassene Greise mit ihren verödeten Wohnungen mit gegründeterem Rechte euch um die Wohltat anflehen, dass ihr an diesen Rache nehmet. Menschen, die unverdient leiden, sind umso mehr wert, Mitleid zu finden. Wer aber wie diese mit Recht leidet, verdient es im Gegenteil, dass man sich darüber freue. Ihre Verlassenheit haben sie sich selbst zugezogen, denn die besseren Bundesgenossen haben sie aus eigenem Entschlusse von sich gestoßen. Mehr durch Hass als durch die Gerechtigkeit bei ihren Beschlüssen geleitet, haben sie an uns gefrevelt, ohne dass wir ihnen zuvor ein Leid zugefügt, und nun werden sie nicht einmal die angemessene Strafe zur Vergeltung empfangen, denn es wird ihnen widerfahren, was rechtens ist, nicht als solchen, die nach der Schlacht die Hände flehend emporhalten, sondern als solchen, die durch einen Vergleich sich selbst dem Richterspruche überliefert haben. Rächet nun, ihr Lacedämonier, das Gesetz der Hellenen, welches diese übertreten haben, und entrichtet uns, die wir Gesetzwidriges erduldet, den verdienten Dank für unsern bewiesenen Eifer. Lasset uns bei unserem Gesuche an euch nicht durch das Gerede dieser Menschen verdrängen und stellet den Hellenen ein Beispiel auf, dass euch ein Wettkampf in Taten mehr gilt als in Reden. Sind jene lobenswert, so genügt eine kurze Erwähnung derselben. Vergehungen aber vermag der Schmuck der Rede zu verschleiern. Wenn ihr dagegen als Bundeshäupter überall, so wie jetzt, mit Zusammenfassung der Hauptpunkte die Entscheidung gebet, so wird man ungerechte Handlungen durch schöne Vorträge hinfort weniger zu rechtfertigen suchen. Also redeten die Thebaner. Die lacedämonischen Richter aber glaubten, dass ihre Frage, ob sie von den Plateiern während des Krieges irgendeine Dienstleistung empfangen hätten, richtig gestellt sei. Denn die Lacedämonier hätten nicht allein sonst schon sie aufgefordert, sich jenem alten, nach dem Perserkriege geschlossenen Bündnisse gemäß ruhig zu verhalten, sondern auch später, als sie unter der Bedingung der vor der Einschließung gemachten Anträge ihnen Parteilosigkeit vorgeschlagen. Dies hätten die Plateier in der Meinung nach eigenem rechtsgültigem Beschlusse dem Bunde entsagt und von den Lacedämoniern schon Kränkungen erlitten zu haben, nicht angenommen. Aus diesen Gründen ließen die Richter noch einmal jeden Einzelnen vorführen und legten ihnen dieselbe Frage vor, ob sie den Lacedämoniern und deren Bundesgenossen während des Krieges irgendeinen Dienst geleistet, und so wie einer dies verneinte, ließen sie ihn zum Tode führen, und nicht einer wurde verschont. So töteten sie nicht weniger als 200 Plateier und 25 Athener, welche in der belagerten Stadt mit eingeschlossen waren. Die Weiber wurden in den Sklavenstand versetzt. Die Stadt überließen die Thebaner ein Jahr lang zur Bewohnung Männern aus Megara, welche wegen Parteiungen ausgewandert waren, und den noch übrigen Plateiern, welche die thebanische Partei ergriffen hatten. In der Folge aber schleiften sie die ganze Stadt von Grund aus und erbauten neben dem Juno-Tempel eine Herberge von 200 200 Fuß ins Gevierte, welche oben und unten auf allen Seiten Gemächer hatte, wobei sie sich der Dächer und Türpfosten der plateischen Häuser bedienten. Und von dem übrigen Geräte von Erz und Eisen, was sich innerhalb der Mauer fand, verfertigten sie Tempelbetten als Weihgeschenke für die Juno. Auch bauten sie dieser Göttin einen steinernen Tempel von 100 Fuß Länge. Die Ländereien erklärten sie als Gemeingut und verpachteten sie auf 10 Jahre. Den Ertrag davon hatten die Thebaner. Überhaupt hatten wohl die Lacedämonier sich der Thebaner wegen den Plateiern so abgeneigt bewiesen, weil sie glaubten, in dem jetzt obwaltenden Kriege von jenen Vorteile ziehen zu können. Ein solches Ende nahm Plateia 93 Jahre, nachdem die Stadt sich mit den Athenern zuerst verbündet hatte. Jene 40 Schiffe der Peloponnesier, welche den Lesbiern hatten zu Hilfe kommen sollen, waren damals nach ihrer Flucht durch das Meer, wo sie von den Athenern verfolgt wurden, bei Kreta von einem Sturme überfallen und von da aus zerstreut an die peloponnesische Küste getrieben worden. Dort trafen sie bei Cyllene die 13 Dreiruder der Leukadier und Amphrakiner, nebst dem Brasidas, des Tellis Sohne, der dem Alcidas als beratender Beistand zugeordnet war. Denn die Lacedämonier wollten, als sie ihre Absicht mit Lesbos verfehlt hatten, einen verstärkten Seezug nach Korsyra unternehmen, wo Parteizwiste ausgebrochen waren. Und da die Athener nur mit 12 Schiffen bei Naupactus lagen, so wollten sie ihnen zuvorkommen, ehe noch eine Verstärkung der Flotte von Athen anlangen konnte. Mit diesem Plane waren jetzt Brasidas und Alcidas beschäftigt. Die Parteiungen in Korsyra waren entstanden, seit ihre Gefangenen von den Seeschlachten bei Epidamnus her von den Korinthern entlassen und zurückgekommen waren, angeblich, weil die öffentlichen Gastfreunde für 800 Talente Bürgschaft für sie geleistet hatten, in der Tat aber, weil sie von den Korinthern beredet worden waren, Korsyra für sie zu gewinnen. Diese gingen also bei einem Bürger nach dem andern herum und suchten zu bewirken, dass ihr Staat von den Athenern abfiele. Da nun ein athenisches und ein korinthisches Schiff mit Gesandten ankam und diese ihre Vorträge gehalten hatten, so beschlossen die Korsyräer, zwar Verbündete der Athener nach den bestehenden Verträgen, aber auch Freunde der Peloponnesier wie vormals zu sein. Pythias war dort freiwillig öffentlicher Gastfreund der Athener und zugleich Haupt der Volkspartei. Jene Männer klagten ihn nun vor Gericht an und behaupteten, er wolle Korsyra unter die Herrschaft der Athener bringen. Er aber wurde freigesprochen und erhob dann eine Gegenklage gegen 5 Männer aus jener Zahl, welche die reichsten waren, und beschuldigte sie, dass sie Pfähle aus dem heiligen Bezirk des Jupiter und des Alcinous gehauen hätten. Auf jeden Fall aber war ein Stater als Strafgeld gesetzt, da sie nun als schuldig erklärt wurden und wegen der großen Strafsumme, um sie in Fristen bezahlen zu dürfen, als Flehende in den Heiligtümern Zuflucht suchten, so bewog Pythias, der gerade auch im Rate saß, die Korsyräer, das Gesetz auf jene anzuwenden. Als nun jene dem Gesetze gemäß aus dem Rate ausgestoßen wurden und zugleich in Erfahrung brachten, Pythias wolle, solang er noch Mitglied des Rates sei, das Volk überreden, mit den Athenern die gleichen Freunde und Feinde anzuerkennen. So veranstalteten sie einen Auflauf, brachen mit Dolchen bewaffnet plötzlich in die Ratsversammlung ein und töteten den Pythias und sonst von Ratsmitgliedern und andern Bürgern gegen 60. Einige wenige von denen, welche mit Pythias gleichgesinnt waren, flüchteten sich auf das athenische Kriegsschiff, welches noch dort vor Anker lag. Nach dieser Tat beriefen sie die Corcyraeer zusammen und erklärten ihnen, so sei es am besten und nunmehr am wenigsten zu fürchten, dass sie von den Athenern unterjocht wurden. In Zukunft sollten sie keinem von beiden Teilen den Zutritt in ihre Häfen gestatten, außer mit einem Schiffe, wenn sie sich ruhig verhalten wollten. Eine stärkere Zahl sollte als Feind angesehen werden. So wie sie den Vortrag machten, wurde das Volk auch gezwungen, ihn zu bestätigen. Sie schickten auch alsbald Gesandte nach Athen, um von dem Vorgefallenen dort vorteilhaften Bericht zu erstatten und die, welche sich dorthin geflüchtet hatten, zu überreden, dass sie nichts Ungeeignetes unternehmen, damit keine neue Umwälzung der Dinge erfolge. Als sie ankamen, ließen die Athener die Gesandten und die, welche ihre Meinung angenommen hatten, als Abtrünnige ergreifen und nach Ägina bringen. Indessen machten diejenigen, welche in Corcyra die Gewalt in den Händen hatten, bei der Ankunft eines korinthischen Kriegsschiffes und lazedämonischer Gesandten einen Angriff auf die Volkspartei und siegten in einem Gefechte. Mit Einbruch der Nacht flüchteten sich die Anhänger der Volksregierung auf die Burg und in die höheren Gegenden der Stadt, sammelten sich und setzten sich daselbst fest. Auch hatten sie den hyläischen Hafen inne. Die andern aber besetzten den Marktplatz, wo die meisten von ihnen wohnten, und den gegen denselben und gegen das Festland hin gelegenen Hafen. Den andern Tag beschossen sie sich hier und da aus der Ferne, und beide Teile sandten Leute auf dem Lande umher, die Sklaven herbeizurufen, denen man die Freilassung versprach. Die Mehrzahl der Sklaven gesellte sich zur Volkspartei, um für sie zu streiten. Zu den andern kamen 800 Mann Hilfstruppen vom Festlande. Nachdem ein Tag vorüber war, so erfolgte abermal ein Gefecht, und die Volkspartei behielt durch den Vorteil der stärkeren Stellung und der Zahl die Oberhand. Die Weiber unterstützten sie mutig, indem sie von den Häusern aus Ziegel warfen und bei diesem Getümmel sich standhafter benahmen, als es ihr Geschlecht erwarten ließ. Als nun gegen die Abenddämmerung die Anhänger der Minderzahl zum Weichen gebracht waren, so fürchteten sie, das Volk möchte im ersten raschen Anlaufe sich der Schiffswerfte bemächtigen und sie selbst niedermachen. Sie zündeten also die Häuser rings um den Markt samt den Nebengebäuden an, ohne dabei ihre eigenen oder fremde Wohnungen zu schonen, damit man sie von dort aus nicht angreifen könnte. Es verbrannten dabei auch viele Kaufmannsgüter, und die Stadt war in Gefahr, ganz vernichtet zu werden, wenn sich ein Wind erhoben und die Flamme gegen sie getrieben hätte. Sie stellten hierauf den Kampf ein, und beide Teile hielten sich die Nacht über ruhig und hielten Wache. Und da die Volkspartei gesiegt hatte, so fuhr das korinthische Schiff heimlich davon, und die meisten der Hilfsvölker setzten unbemerkt nach dem Festlande über. Am folgenden Tage kam Nikostratos des Diitrephes Sohn, Feldherr der Athener, von Naupaktos zu Hilfe mit 12 Schiffen und 500 messenischen Schwerbewaffneten. Dieser unterhandelte wegen eines Vergleiches und beredete sie, dass sie sich miteinander vertragen und die 10 Schuldigsten bestrafen sollten, welche aber die Sache nicht abgewartet hatten. Die übrigen sollten in ihrem Besitztum bleiben und untereinander und mit den Athenern einen Vertrag schließen unter der Bedingung, dass sie dieselben Freunde und Feinde haben wollten. Nachdem er dies zustande gebracht, wollte er wieder zurücksegeln. Die Vorsteher der Volkspartei aber redeten ihm zu, ihnen 5 von seinen Schiffen zurückzulassen, damit die Gegenpartei sich weniger rühren könnte. Sie wollten aus ihrer Mitte eine gleiche Anzahl bemannen und ihm mitgeben. Er bewilligte dies und sie reihten ihre Gegner unter die Schiffsmannschaft ein. Diese fürchteten, sie möchten nach Athen gebracht werden und setzten sich als Flehende in den Tempel der Dioskuren nieder. Nikostratos aber sprach ihnen Mut ein und forderte sie auf, herauszugehen. Als er sie nicht zu überreden vermochte, so bewaffnete sich die Volkspartei unter dem Vorwande, sie könnten bei der misstrauischen Weigerung mit zu schiffen nichts Heilsames im Sinne haben und nahm ihnen die Waffen aus den Häusern weg und würde die, welche man traf, getötet haben, wenn nicht Nikostratos es verhindert hätte. Als die andern dieses sahen, so setzten sie sich als Schutzflehende in den Juno-Tempel. Ihrer waren nicht weniger als 400. Das Volk aber, welches fürchtete, sie möchten eine neue Umwälzung bewirken wollen, bewog sie durch Zureden, den heiligen Ort zu verlassen und brachte sie auf die Insel gegenüber von dem Juno-Tempel, wohin man ihnen die Lebensmittel schickte. Als der Parteikampf auf diesem Punkte stand, 4 oder 5 Tage nach der Überschiffung jener Männer auf die Insel, kamen die 53 Schiffe der Peloponnesier von Cyllene, wo sie nach der Fahrt von Ionien vor Anker gelegen waren, an. Ihr Anführer war wie zuvor Alcidas, und Brasidas befand sich als beratender Beistand auf der Flotte. Nachdem sie sich am Hafen Sybota am Festlande vor Anker gelegt, segelten sie mit Tagesanbruch gegen Korsyra. Die Einwohner rüsteten nun in großer Verwirrung und Besorgnis wegen der innern Verhältnisse der Stadt und des heransegelnden Feindes 60 Schiffe aus, und während dies geschah, ließen sie eines nach dem andern, so wie es bemannt war, gegen die Feinde auslaufen, wiewohl die Athener ihnen geraten hatten, sie zuerst auslaufen zu lassen und später erst, wenn alle beisammen wären, sich an sie anzuschließen. Da nun ihre Schiffe zerstreut sich dem Feinde näherten, so gingen gleich anfangs 2 über. Auf andern geriet die Mannschaft unter sich in Streit. In allem, was geschah, herrschte die größte Unordnung. Als die Peloponnesier diese Verwirrung bemerkten, so stellten sie sich mit 20 Schiffen den Korsyräern entgegen, mit den übrigen aber den 12 Schiffen der Athener, worunter das Salaminische und das Paralische sich befand. Da die Korsyräer in schlechter Haltung und in kleinen Abteilungen anliefen, so kamen sie auf ihrer Seite sehr ins Gedränge. Die Athener aber, welche die Überzahl des Feindes und die Umzingelung fürchteten, griffen nicht mit ihrer Gesamtmacht zugleich und nicht den Mittelpunkt der Schiffe, die gegen sie aufgestellt waren, an, sondern rückten gegen einen Flügel an und versenkten ein Schiff. Da jene hierauf einen Kreis schlossen, so ruderten sie um sie herum und suchten sie in Verwirrung zu bringen. Als dies jene, die gegen die Corcyräer standen, gewahr wurden, fürchteten sie, es möchte wieder gehen wie bei Naupaktus, und rückten zur Unterstützung heran. Nun steuerten alle Schiffe insgesamt auf die Athener los. Diese ruderten, ohne umzuwenden, rückwärts, und zwar zogen sie sich so langsam als möglich zurück, in der Absicht, dass, während der Feind ihnen gegenüberstünde, die korcyräischen Schiffe einen Vorsprung auf der Flucht gewinnen möchten. Dies war der Verlauf des Seegefechts, welches gegen Sonnenuntergang endigte. Ende von drittes Buch, Teil 7.